Sag, wer hat den Schmuck Allahs verboten, den er für seine Diener hervorgebracht hat, und auch die guten Dinge aus der Versorgung Allahs? Sag, sie sind im diesseitigen Leben für diejenigen bestimmt, die glauben und am Tag der Auferstehung ihnen vorbehalten. So legen wir die Zeichen ausführlich dar für Leute, die Bescheid wissen.